Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute aus Religion und Gesellschaft. Die Vorgänge im Priesterseminar des niederösterreichischen Bistums St. Pölten haben erneut die Frage nach der adäquaten Auswahl und Ausbildung der Priesteramtskandidaten in der katholischen Kirche aufgeworfen. Und seit Jahren schon geht es dabei um zwei Fragen. Einmal um die geistige Reife und Eignung der Kandidaten, zum anderen um ihr Verhältnis zur Sexualität. Hören Sie dazu nun den Auszug eines Studiogesprächs unter der Leitung von Jürgen Hören. Es diskutieren der Pastoraltheologe Paul Zulehner von der Universität Wien, der langjährige Leiter des Priesterseminars Aachen, Gerd Heinemann, sowie Joachim Frank, ehemals selbst als Priester in kirchlichen Diensten tätig, heute als stellvertretender Chefredakteur bei der Tageszeitung Kölner Stadtanzeiger unter Vertrag. Herr Frank, ist St. Pölten und was dort geschah nur die Spitze eines Eisberges? Ich denke, es sind zwei verschiedene Vorgänge in St. Pölten zu beachten. Einmal das strafrechtliche, also Kinderpornografie fällt sicherlich unter das Strafrecht und gehört zu den Einzelexzessen, die dann auch von der Staatsanwaltschaft verfolgt werden müssen. Ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass da Einzelne ihr Unwesen treiben, ohne dass das in einer kleinen und miteinander verbundenen Kommunität auffällt. Der zweite Punkt sind die homosexuellen Neigungen von Seminaristen oder gar Teilen der Hausleitung, die ja durch die angeblichen oder tatsächlichen Beweisfotos, die aus dem St. Pöltener Priesterseminar in die Öffentlichkeit gekommen sind, belegt sind. Und hier würde ich in der Tat sagen, dass St. Pölten ein strukturelles Problem offenbart, das viele Priesterseminare nicht nur in Österreich, auch in Deutschland haben. Und meiner Meinung nach ist der Fall St. Pölten eigentlich ein Wahrheitstest für die Priesterausbildung im deutschsprachigen Raum. Herr Heinemann, ein Wahrheitstest für die Priesterausbildung im deutschsprachigen Raum? Also da könnte ich nicht zustimmen. Was in St. Pölten passiert ist, wenn das so stimmt, wie es berichtet ist, ist schlimm. Durch die langjährige Auseinandersetzung mit der Priesterausbildung kann ich sagen, dass meine heutigen Kollegen, die Regenten, sehr, sehr intensiv darum bemüht sind, auch die menschliche Reife zu entwickeln und die Kandidaten, die nicht geeignet sind, auch dann zu entlassen. Ja, Ideal und Wirklichkeit stimmen da eben nicht überein, Herr Heinemann. Ist es denn nicht gerade in St. Pölten so, dass dort Kandidaten aufgenommen wurden, die in anderen Diözesen entlassen wurden? Ja, das ist natürlich das Problem, das wir auch schon früher hatten, dass es einige wenige Bischöfe gibt, die haben dann die Kandidaten, die anderswo entlassen worden sind, aufgenommen. Obwohl das deutlich gegen das Kirchenrecht und die Absprachen in der Bischofskonferenz sind. Man sprach früher von Wanderpokalen, die dann rumgereicht wurden, bis sie irgendwo einen Bischof fanden. Das ist unmöglich. Herr Professor Zulehner, Sie haben die aktuelle Affäre in St. Pölten als eine Art pastoralen Supergau der Diözese St. Pölten bezeichnet. Was ist es denn, Supergau oder nur ein Bubenstreich? Ich glaube, dass es tatsächlich so etwas ist wie ein pastoraler Supergau. Man muss die Vorgeschichte kennen. Die österreichische Kirche war durch die Unfähigkeit, mit der Causa Groa angemessen fertig zu werden, tief gedemütigt. Wir waren medial eigentlich nicht mehr präsent, man lachte über die Kirche, der Ruf war wirklich ganz schlecht geworden. Und es gehört zu den wirklichen Leistungen des relativ jungen Kardinal Schönborn, dass aus dem Patientenkirche so etwas geworden ist in den letzten Monaten und Wochen, wie eine Kirche, die sich wieder gesellschaftlich zurückgemeldet hat. Und dann passiert nun dieser Supergau. Und man muss jetzt wirklich dazu sagen, auch unter einem massiven Versagen Roms, das hat auch der Kardinal in einer öffentlichen Diskussion selber gesagt, es gibt ein altes Diktum, wenn ein Papst alt wird, dann regieren die Sekretäre. Und der Sekretär des Papstes ist ein polnischer Freund, der mit Bischof Krenn sehr, sehr befreundet ist. Wir wissen aus den Insidergeschichten, dass Krenn nie Bischof geworden wäre, ohne diese Seilschaft mit dem Sekretär des Papstes. Und der hält ihm offenbar jetzt die Stange. Aber ich habe den Eindruck, wenn ich den römischen Informationen, die mir zugänglich sind, traue, es hält jetzt nicht mehr diese Seilschaft. Und deswegen hat auch Rom sich entschieden, klar zu handeln, eine Kommission einzusetzen, den Visitator zu schicken. Und ich gehe davon aus, dass es der Anfang vom Ende der Amtszeit des Bischofs Krenz ist, weil Rom sich überhaupt nicht mehr leisten kann, nach einer solchen sehr seltenen Aktion einen apostolischen Visitator für die gesamte Amtsführung des Bischofs einzusetzen, dass dann nicht auch die Konsequenzen gezogen werden, wie zum Beispiel in Posen oder wie in Amerika, wo immer das Ergebnis dieser Visitationen das Ende der Amtszeit dieses Bischofs gewesen ist. Kommen wir zu den inhaltlichen Kernproblemen. Herr Frank, kann man das so sagen, dass der Priesterberuf, der zölibatäre Priesterberuf, eine besondere Anziehungskraft auf homosexuell veranlagte Männer hat? Man wird zumindest sagen können, dass das auch ein Motiv sein kann, diesen Beruf anzustreben. Es gab ja vor etlichen Jahren Veröffentlichungen des Augsburger Pastoraltheologen Hans-Peter Heinz, der mit Zahlen nach vorne gegangen ist, dass etwa ein Viertel der Priesteramtskandidaten homosexuell veranlagt seien. Ich habe mich mal eingehend umgehört bei Leuten, die langjährig in der Priesterausbildung tätig sind, und die sagen, ungeschützt, es seien 50%, und einer ging sogar so weit zu sagen, es seien 70% der Kandidaten, die eintreten, die zumindest homosexuell veranlagt seien oder homosexuelle Neigung hätten. Die Praxis sei wiederum ein anderer Fall. Man wird sich allerdings jetzt, denke ich, nicht so sehr nur auf die Zahlen stürzen dürfen und können. Man muss auch fragen, wie ist es mit den Strukturen? Und natürlich ist der vom Stand her zölibatär lebende Priester ein attraktives Berufsbild für einen Homosexuellen, vor allem dann, wenn er diese homosexuelle Neigung nicht outet. Es gibt ja heute in der Gesellschaft eine breite Tendenz, geschlechtliche Veranlagung nicht mehr hinterm Berg zu halten. Politiker-Outing haben wir jetzt zuletzt wieder erlebt bei Herrn Westerwelle. Also wenn jetzt aber jemand so veranlagt ist, dass er aufgrund seiner Herkunft, aufgrund seiner Familienbiografie damit nicht so recht raus will und dann in kirchlichen Kreisen mit eingebunden ist, dann liegt es relativ nahe zu sagen, ob das nicht was für ihn sein könnte. Das kann man sicherlich nicht verallgemeinern und das darf man auch nicht auf die Priesteramtskandidaten allgemein so anlegen, auf jeden Einzelnen, aber es ist meines Erachtens eine starke Spur und nach dem, was ich höre, bestätigen auch das die in der Priesterausbildung Verantwortlichen. Herr Heinemann, Ihre Erfahrung? Die Erfahrungen sind, dass prozentual doch ein ganzes Stück mehr homosexuell veranlagte junge Männer in den Priesterseminaren zu finden sind als der Durchschnitt in der Bevölkerung. Das ist gar keine Frage, weil dieser Beruf für diese Leute attraktiv ist. Ich kann auch sagen, dass ganz viele dieser jungen Männer zunächst gar nicht um ihre Veranlagung wissen. Viele haben ihre Veranlagung während des Studiums entdeckt oder auch nicht selten erst, dass sie schon längst geweiht waren. Das muss man also ganz klar sehen. Also ich würde auch dem zustimmen, was der Augsburger Pastoraltheologe an Zahlen angegeben hat, um die 20%. Darüber hinaus, das scheint mir nicht angemessen zu sein. Es ist eine Erfahrung mit Priestern, die homosexuell veranlagt sind und das dann auch nicht groß in die Welt hinaus posaunen, aber wo man es im geistlichen Gespräch erfährt, die also eine große Sensibilität in der Seelsorge haben und einfühlend sind und da eine ganz hohe Begabung haben. Also ich würde auch niemals homosexuelle Priester diskriminieren wollen. Ist es nicht so, Herr Heinemann, dass gerade die Kirche ein Problem mit Homosexualität hat? Immer wieder hat man den Eindruck, dass gerade von dem römisch-katholischen Lehramt Homosexualität eine besonders teuflische Angelegenheit ist. Also, das stimmt, dass von Rom her noch eine sehr kritische Stellungnahme vorliegt, gerade auch im katholischen Weltkatechismus. Aber ist bekannt, das Papier, das vertrauliche Papier der Deutschen Bischofskonferenz zu diesen Fragen. Und das ist eine sehr abgewogene Stellungnahme, wo auch nicht ausgeschlossen wird, dass homosexuell Veranlagte zu den Weihen zugelassen werden, nach gründlicher Prüfung wohl. Aber da ist eine Entwicklung in Gange, dass man nicht einfach konsequent jeden so Veranlagten ablehnt. In meiner eigenen Zeit in der Priesterausbildung war das noch so. Da gab es die Bestimmung, jeder, der eine solche Veranlagung erkennen lässt oder auch zu erkennen gibt, der darf nicht Priester werden. Das ist heute Gottlob anders. Da geben Sie doch mal ein Beispiel, wie wird es unterschiedlich gehandhabt? Also ich weiß von etlichen Bischöfen, da wird es genau so praktiziert, wie Regens Heinemann das gerade beschrieben hat, dass also nach eingehender Prüfung und Prüfung auch der menschlichen Reife und des integrierten Umgangs mit der eigenen Sexualität der Kandidat erklärt, er verzichtet ähnlich wie ein heterosexuell Veranlagter auf Ehe und geschlechtlichen Umgang mit einer Frau, verzichtet er auf geschlechtlichen Umgang mit einem Mann, also praktisch das analoge Zölibatsversprechen, wenn man so will. Und das nimmt der Bischof entgegen und weiht dann den Kandidaten. Also so kenne ich das aus etlichen Diözesen und ich kenne auch Priester, die unter genau dieser Voraussetzung dann ins Amt gekommen sind. Ich glaube, dass an diesem Beispiel ja jetzt auch sehr deutlich wird, sowohl beim Herrn Frank wie beim Herrn Alter Jens Reinemann, dass es nicht auf die die Lebensform und nicht auf die sexuelle Ausstattung der Person ankommt, so sondern eigentlich auf die Reifungsprozedur. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Wir sehen ja auch in der Priesterstudie, dass, was den Zölibat betrifft, auch sehr viele ein Leben lang kämpfen und ringen. Übrigens auch wie Eheleute. Gott ist ja da sehr gerecht und verteilt also Gelingen und Misslingen durchaus sehr gerecht auf die unterschiedlichen Lebensstände. Aber was die Kirche heute, glaube ich, machen sollte, ist weniger zu schauen, was hat der für eine sexuelle Begabung, sondern macht der etwas daraus? Entwickelt er sich? Kann der diese Risikokultur etwa einer Ehe später, man muss ja auch die evangelischen Pastoren oder die griechisch unierten Priester sehen, die Ehe dieser Priester ist ja auch ein Risiko, also kann er eine Risikokultur leben? Und ich glaube, da liegt das eigentliche Versagen von Bischof Krenn, dass er sich aus dieser Eignungsförderung, aus dieser Reifungsförderung von Priesteramtskandidaten ausgeklingt hat. Er sagt ja selber, dass er eben keine Leute im Seminar hat, die gestandene reife Männer sind, die er dann später weihen könnte. Denn Bubern, jetzt im besten Sinn dieses Wortes, die darf er letztlich eigentlich nicht weihen. Ich möchte gerne das aufgreifen, Risikokultur. Und da empfinde ich jetzt auch im Blick auf meine 23-jährige Zeit in der Priesterausbildung die eigene Unzulänglichkeit. Erstens mal, die Regenten werden mitten aus der Priesterschaft aus irgendeinem anderen Amt gerufen und in den Dienst gestellt. Und selbst dann, wenn sie sich sehr gut vorbereitet haben, wie gelingt es zu erkennen, ob einer etwa solch eine Risikokultur aufbringt? Es gibt Verhaltensstörungen, die werden relativ schnell wach. Aber zum Beispiel, was in der Priesterausbildung uns später sehr beschäftigt hat, dass es viel Unbewusstes bei den Kandidaten gibt, dass was versteckt in einem drinsteht. Da kommt einer und spricht von seinen herrlichen Idealen und er will Christus nachfolgen und für die Menschen da sein. Und dann steckt in ihm noch eine ganz andere Seite, die er vielleicht gar nicht entdeckt hat und die dann ans Tageslicht gehoben werden muss. Das ist eine mühselige Sache, dass es nämlich dann Triebe gibt, es gibt Bedürfnisse, Darstellung, Narzissmus und ich weiß nicht was alles. Das alles zu entdecken, da bedarf es auch noch der Hilfe anderer kompetenter Leute, etwa der Psychologen. Und ich kann das noch sagen von meiner eigenen Zeit. Sobald ich mit dem Wunsch kam, Psychologen mit einzuschalten, das kam das große Geschrei, sowohl von den Studenten wie von den Pfarrern und den meisten Bischöfen. Nein, das soll nicht, die sollen beten und fromm sein. Und dann hat es sich. Heute ist das anders, dass das nicht ohne Psychologen geht und dass schon bei der Aufnahme Standardtest eingeschaltet werden, damit auch das Gröbste wenigstens erkannt wird und dass solche Kandidaten gar nicht erst den Zugang zum Priesterseminar haben. Da ist eine Entwicklung im Gange. Aber hilflos sind wir. Ich habe keine Röntgenaugen, um festzustellen, wie der andere veranlagt ist und was er tatsächlich will. Also ich denke, da ist tatsächlich in den letzten 10, 20 Jahren eine ganze Menge passiert. Also in meiner Ausbildungszeit war immer, wenn dann das Stichwort Psychologe oder psychologischer Test fiel, das war für viele damalige Mitbrüder gerade so eine Horrorvision, dass sie sich jetzt praktisch einem Psychotest unterziehen müssten und damit als irgendwie vielleicht krank abgetan werden sollten. Es macht natürlich Angst, wenn dann nochmal eine externe Instanz, die mit auch einer gewissen Kompetenz, einer anderen Kompetenz als der Geistlichen, nochmal an den Betreffenden rangeht. Das ist ein Angstfaktor, das muss man ja auch ganz klar sehen, weil davon ja ein Berufsziel und der eigene Lebensweg und so abhängt. Aber ich finde es richtig und auch nach dem, was ich höre, wird das ja auch mit Erfolg so praktiziert, dass schon beim Eintritt in ein Seminar ganze Monate vorgeschaltet sind, wo die Leute sich erstmal kennenlernen können. Ich würde gerne in dem Zusammenhang auf noch ein weiteres Strukturproblem vielleicht aufmerksam machen, das mit den Seminaren zusammenhängt. Sie haben zu Recht gesagt, Herr Heinemann, Röntgenaugen hat man nicht, gibt es nicht. Aber es gibt ja sowas wie Korrektive. Und früher war ein Priesterseminar, ein großes Priesterseminar mit einer großen bunt gemischten Schar von Kandidaten immer auch sowas wie ein Korrektiv. Heute sind die Priesterseminare zum Teil, ja, ich würde sagen, sterbensklein. Und wenn dann noch 5, 6, 10, 15 Leute zusammenglucken mit 3, 4 Geistlichen aus der Hausleitung, dann ist das eine derart verschworene Gemeinschaft, dass dieses Korrektiv zum Teil wegfällt. Aber ich glaube, dass da auch ein Problem liegt, dass vielleicht solche Dinge, die Sie beschrieben haben, Herr Heinemann, nicht rechtzeitig erkannt oder nicht genügend bearbeitet werden. Etwas muss ich Ihnen widersprechen. Ja. Also wenn jetzt so kleine Seminare sind, dass sie eine verschworene Gemeinschaft sind. Im Gegenteil, in den großen Seminaren habe ich erlebt, dass man sich voreinander drücken konnte und dass man so mit denen zusammenzutun, die einem gleichgesinnt erschienen. Und jetzt, wo ein kleiner Kreis ist, gibt es ungeheure Konflikte. Die stoßen da aufeinander und reiben sich. Bei den kleineren Seminaren heute ist die Chance, bei allen Belastungen, dass eine intensivere Begleitung jetzt möglich ist. Da gibt es heute so viele Brüche, so viele Verletzungen, die Eltern geschieden, große Schwierigkeiten gehabt in der Schule. Ich weiß nicht, was alles, Freundschaften sind zerbrochen. Und die bringen mehr und mehr solche Erfahrungen mit. Herr Zulehner. Ja, wir haben aus anderen Gründen in Wien ja jetzt seit 2 Jahren ein völlig neues Experiment. Wir gehen ja davon aus, dass die großen Seminare noch ein Erbe des Tridentinischen Konzils und damit auch des Tridentinischen Kirchenbildes ist. Da werden Priester für sich ausgebildet und wenn sie fertig sind, fängt der Bischof an, für diese eine Gemeinde zu suchen. Wir in Wien machen das übrigens auch wie der Kardinal Lustiger in Paris so, dass die Priesteramtskandidaten in 2er-, 3er-, 4er Gruppen in Pfarrgemeinden sind. Wir haben also mehrere solche Gruppierungen. Die kommen natürlich auch dann mit einem Regens im Priesterseminar dann und wann zusammen, vielleicht einen oder 2 Tage in der Woche, damit sie auch dieses Gemeinschaftserlebnis untereinander haben. Aber der primäre Ausbildungsort ist die Pfarrgemeinde. Und was für uns sehr wichtig ist, dass sie dort auch zunächst lernen, nicht Priester zu werden, sondern ein engagierter Christ zu sein, wie viele andere in den Pfarrgemeinden ehrenamtlich und hauptamtlich dort mitarbeiten. Und erst wenn sie das gemeindliche Leben gut kennen und mit ganz normalen Leuten, mit alten, sterbenden, kranken und Hilfsbedürftigen auch zu tun haben und nicht nur mit den satten Priesterseminarküchen, dann, glaube ich, lernen sie etwas von dem, was ekklesiologisch heute wichtig ist. Aber Herr Zulehner, wird denn in dieser Zeit offen über Sexualität gesprochen? Wie kann ein Priesteramtskandidat heute eigentlich Partnerschaft mit einem Freund, mit einer Freundin leben? Also ich war in den Jahren 69 bis 71 im Wiener Priesterseminar in der Leitung und wir hatten damals ja auch eine Psychologin angestellt sogar. Und das hat dann unter Kardinal Grohe leider ausgelassen. Diese Praxis wurde aufgehoben, aber jetzt unter Kardinal Schönborn drängen wir wieder sehr darauf, dass in die Leitung möglicherweise sogar eine Frau kommt, weil ich glaube, dass ein Priesterseminar, wenn es allein von einem Mann geleitet ist, eben auch nicht die Auseinandersetzung mit der anderen Seite hat und Frauen möglicherweise auch wieder etwas anderes sehen, als ein geübter Regens wie der Gerd Heinemann etwas sieht und der sieht sehr viel schon. So glaube ich, dass wir durchaus jetzt dabei sind zu experimentieren, wie es uns gelingen kann, zu verhindern, dass Männer in die Seelsorge geweiht werden, die dann am Schluss ein pastorales Risiko sehen. Und das ist immer der springende Punkt für mich, weil ich glaube, dass jeder, der nicht ein ausgereifter Mann ist und der ganz klar weiß, wer er sexuell auch ist und wie er damit mit einer sehr feinfühligen Kultur umgeht, dass alle diese Männer ein schwerstwiegendes pastorales Risiko sind und eigentlich nicht durchgelassen werden dürfen, das heißt auch nicht zur Weihe kommen. Aber Herr Zulehner, nochmal, wird heute in der Ausbildung offen über Sexualität gesprochen? Und wie kann ein Priesteramtskandidat heute Freundschaft mit einem Freund, mit einer Freundin leben? Soll er das leben? Kann er das leben? Ich glaube, das sind 2 Ebenen. Was ich als Pastoraltheologe mache, und das ist für mich in der Zwischenzeit in der Grundausbildung, auch an der Universität, ein ganz zentrales Thema für die Ausbildung von Laientheologen und Priesteramtskandidaten. Ich sage auch dazu Laientheologen, weil wir sollten nicht so tun, als wären die Laientheologen davon nicht gefährdet. Und wir sollten auch nicht so tun, das ist auch noch einmal wäre einer Studie wert, wie überdurchschnittlich auch der Anteil der homophil begabten Personen im Lehrerberuf ist, bei Badewarten ist, bei Trainern im Sportbereich ist, weil ich glaube, es gibt in der Tat einen überdurchschnittlichen Wert bei den Priestern, aber es wird möglicherweise bei allen pädagogischen Berufen diese Anziehungskraft geben, denn wer nach der Nähe von Kindern sucht, findet sie am ehesten in den pädagogischen Berufen. Aber Herr Zulehner, ein Unterschied besteht doch da, dass Sie nicht zum Zölibat gezwungen werden. Und daher nochmal meine Frage. Ich glaube, dass das keine Rolle mehr spielt eigentlich. Es wird auch in der Kirche niemand zum Zölibat gezwungen, in diesem biografischen Sinn jetzt. Herr Frank, ich hätte noch gerne Ihre Meinung dazu. Ja, ich teile den Anspruch vollkommen, unterschreibe alles. Wenn nicht der Phänotyp, also die Leute, die aus den Seminaren in die Gemeinden kommen, großenteils ein ganz anderer wäre. Sie kennen bestimmt auch die Klage vieler Gemeinden, dass eben genau nicht junge Geistliche kommen, die Mensch und Christ geworden sind, sondern die vor allem erstmal ein Interesse hatten, nämlich Priester zu werden. Das äußert sich in der Priesterkleidung, das äußert sich in einem sehr konservativen Kirchenbild. Ich kann aus benachbarten Diözesen hier, könnte ich jetzt lang und breit Fälle berichten, wie Gemeinden unter ihren Kaplänen, nicht so sehr unter den angeblich alten und verknöcherten Pfarrern, die gar nicht so alt und verknöchert sind. Nein, unter ihren Kaplänen leiden, die ein Kirchen- und Priesterbild mitbringen, das eben genau diesem, was Sie gesagt haben, von dem freien, integrierten Menschen und Christen widerspricht. Und da glaube ich, dass das auch etwas mit der Ausbildung und den Strukturen der Ausbildung zu tun hat. Das, glaube ich, hat auch was zu tun mit der wissenschaftlichen Ausbildung. Denn wenn die Leute angefragt werden in den Gemeinden, dann werden sie sich auch um ein Theologiestudium bemühen müssen, damit sie Rede und Antwort stehen können. Ich weiß nicht, Herr Zulehner, wenn Sie sagen, Zölibat, das ist eigentlich jetzt nicht so sehr das Problem, dann scheint mir schon bei einer so wichtigen und in das ganze Leben derart eingreifenden Strukturfrage, es ist ja nicht nur die Frage, ob ich mich persönlich für die Ehelosigkeit entscheide oder nicht, sondern es ist ein Kirchengesetz, das alle Priester gleichermaßen bindet und damit jeden, der diesen Beruf ergreifen will, dass man dann vielleicht auch bewusst Dinge nach hinten drängt, die dann erst im Lebensvollzug, im Gemeindealltag nochmal ganz anders sich Bahn brechen. Das war Studiozeit aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Hartmut Kriege.